بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen heute zu einem neuen Kapitel, einem Unterkapitel des Gebets. Und zwar geht es um die Regelungen über das Gebet bei Sonnenfinsternis und bei Mondfinsternis. Die Sonnenfinsternis wird bezeichnet als und die Mondfinsternis als Kusuf. Und man sagt also Kasafat al-Shams, wenn die Sonne sich verfinstert, oder Kasafal Qamar, wenn der Mond sich verfinstert hat. Und manche Gelehrte sagen, dass Al-Kusuf bezieht sich also auf beides, auf die Sonnenfinsternis und auf die Mondfinsternis. Und andere sagen, dass man Kusuf für die Sonne verwendet und Khusuf für den Mond verwendet. Und beides bedeutet, dass eben das Sonnenlicht bzw. das Mondlicht verringert ist oder ganz weg ist. Und manche Gelehrte der arabischen Sprache sagen, wenn das Licht nicht vollkommen weg ist, dann nennt man es Kusuf. Und wenn das Licht vollkommen weg ist, dann nennt man es Khusuf. Wie dem auch sei, beides wird also als Kusuf bezeichnet. Und es ist also egal, welchen Begriff man verwendet, es ist im Fiqh das gleiche gemeint. Und wenn man Kusuf al-Qamar sagt, dann meint man eben den Mondfinsternis, und wenn man Kusuf al-Shams sagt, dann meint man damit die Sonnenfinsternis. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gestirne und die Planeten und alles mögliche zu Zeichen gemacht, die auf seine Allmacht hinweisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yunus, in der 10. Sura, im 5. Vers: Er ist es, der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Licht gemacht und ihm Himmelspunkte zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, in der 41. Sura, Surat Fussilat, Vers 37, und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm dienen wollt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Isra, Surah 17, Vers 19, und wir senden die Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Und der Grund, warum manche Gelehrte eben diese Unterscheidung gemacht haben zwischen Kusuf und Khusuf, weil im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir gleich sehen werden, inshallah, wurde das Wort Kusuf verwendet, und Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Qiyamah, also in der 75. Sura, im 8. Vers sagte er, wa khasafa al-qamar, und der Mond hat sich verfinstert, und da hat er den Begriff Khusuf verwendet. Und das Khusuf-Gebet, liebe Geschwister, ist eine Sunna Muakkada unter Übereinkunft der Gelehrten. Und der Beweis dafür, dass es gesetzlich ist, ist in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als eine Sonnenfinsternis sich zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam ereignet hat, ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam eilig und ängstlich und erschrocken zur Moschee gegangen und zog seinen Umhang hinter sich her und führte dann das Gebet mit den Leuten an. Und er teilte den Leuten mit, dass der Kusuf, diese Finsternis, ein Zeichen von den Zeichen Allahs ist, durch die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern Angst einflößen will. Und diese Verfinsternis kann ein Zeichen dafür sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala Strafe auf die Menschen herabsenden will. Und deswegen hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass man in diesem zu diesem Zeitpunkt ein Gebet verrichtet und Dua macht und Allah um Verzeihung bittet und spendet und Sklaven befreit und andere rechtschaffene Taten, bis eben diese Finsternis vorüber ist. Diese Finsternis ist also eine Erinnerung an die Leute, eine Erinnerung an die Menschen und um ihnen Angst zu machen, auf dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala den Weg wieder zurückfinden und immer darauf achten, dass er sie beobachtet. Es hat keinen großen Sinn, dass man vorher Bescheid weiß, dass so eine Finsternis eintritt, denn das führt eher dazu, dass die Leute sich nicht bewusst machen, was der Sinn dieser Verfinsterung ist, und dass sie eben, dann haben sie keine Angst und dann denken sie, das ist einfach eine Gewohnheit, die sich einfach immer wieder zeigt, und ihnen ist nicht bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch zeigt, dass er, wenn er will, dafür sorgt, dass die Sonne sich eben verfinstert und nicht mehr scheint und dass der Mond sein Licht nicht mehr widerspiegelt, sondern eben dunkel bleibt. In der Zeit der Jahiliyyah, in der vorislamischen Zeit, dachte man, dass diese Finsternisse der Grund dafür ist, dass irgendjemand Besonderes geboren worden ist oder irgendjemand Besonderes gestorben ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diesen Glauben begraben und hat eben die Weisheit hinter diesem göttlichen Gesetz uns dargelegt. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert im Hadith von Ibn Mas'ud al-Ansari. Er sagte folgendes: In kasafat al-shamsu yawma mata Ibrahimu ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, die Sonne hat sich verfinstert am Tag, an dem Ibrahim, der Sohn des Propheten sallallahu alayhi wa sallam, gestorben war. Faqala an-nas in kasafat al-shamsu li maut Ibrahim. Daraufhin sagten die Leute unter sich, dass die Sonne sich deswegen verfinstert hat, aufgrund des Todes von Ibrahim. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. Dann sagte er: Wahrlich, die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht aufgrund des Todes oder aufgrund der Geburt irgendeines Menschen. Wenn ihr so etwas seht, dann begebt euch furchterregend zum Gedenken Allahs und zum Gebet. In diesem Hadith befindet sich ein Beweis dafür, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und dass er eben nicht ein Mensch ist wie jeder andere auch, sondern dass er ein Prophet ist, dem Allah subhanahu wa ta'ala offenbart. Und der Beweis dafür ist, dass er eben diesen Glauben, der vorhanden war, zerstört hat. Und dass er eben den Leuten mitgeteilt hat, dass es nichts zu tun hat mit dem Tod oder Leben eines Menschen oder Geburt eines Menschen, sondern dass es zwei Zeichen Allahs sind, die er uns sendet, damit wir uns zum Gebet begeben und damit wir uns daran erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann einmal diese Sonne nicht mehr leuchten lassen wird und diesen Mond nicht mehr sein Licht reflektieren lassen wird. Und das ist eine Erinnerung an die Menschen und eine gewaltige Barmherzigkeit von Allah. Und wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch seines Volkes gewesen und kein Prophet, hätte er einfach das weitergesagt, was sein Volk sagt. Aber wieso sollte er so etwas, widerlegen, was man eigentlich nicht widerlegen kann, denn keiner kann beweisen, dass zu diesem Zeitpunkt niemand Besonderes geboren oder gestorben ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Offenbarung gegeben und deswegen konnte er es uns an uns weitergeben. Und in einem anderen Hadith heißt es, auch bei Bukhari und bei Muslim, فَدْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي. So ruft Allah an und betet, bis sie vorüber ist. Und bei Sahih al-Bukhari ist von Abu Musa überliefert, dass eben folgende Hadith überliefert: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. Diese Zeichen, die Allah sendet, sind nicht aufgrund des Todes eines Menschen und auch nicht aufgrund seiner Geburt. ولكن الله يخوف بها عباده, sondern Allah flößt dadurch seinen Dienern Angst ein. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Wenn ihr etwas von diesen Dingen, von diesen Zeichen seht, dann begebt euch furchterregend zum Gedenken Allahs und zum Dua und bittet ihn und bittet ihn um Vergebung. Und deswegen, liebe Geschwister, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, wenn ihr so etwas seht, deswegen wird dieses Gebet nur verrichtet, wenn es mit den Augen gesehen wird, wenn diese Finsternis gesehen wird, und nicht etwas verrichtet, wenn wir wissen, um die Uhrzeit findet es statt, deswegen warten wir in der Moschee, bis die Zeit eintrifft, und dann beten wir dieses Gebet. Oder auch schon gar nicht, wenn die Finsternis irgendwo anders stattfindet, in einem anderen Ort, an dem man sich selbst befindet. Dieses Gebet wird verrichtet, sobald die Finsternis beginnt, und endet dann, wenn die Finsternis vorüber ist, wie wir gerade eben im Hadith gehört haben. Und dieses Gebet, zu dem wird gerufen. Und zwar gibt es dazu einen Gebetsruf, der folgendermaßen lautet: As-Salatu Jami'ah. Das heißt, das Gebet wird in der Gemeinschaft verrichtet. Und dieser Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Und dieses Gebet wird auch nicht irgendwie nachgeholt, wenn man es verpasst hat. Sondern das Gebet findet statt, wenn die Finsternis stattfindet. Und wenn sie vorbei ist, hat man eben dieses Gebet verpasst, wenn man es nicht verrichtet hat. Und deswegen, wenn es vorbei ist, ohne dass man es gewusst hat, und man erfährt erst später, dass es stattgefunden hat, verrichtet man dieses Gebet nicht. Dieses Gebet, liebe Geschwister, kann in der Gemeinschaft verrichtet werden und kann aber auch vereinzelt verrichtet werden. Außer diesem Gebetsruf gibt es keinen. Man sagt also As-Salatu Jami'ah. Und der Muadzin soll das so lange rufen, bis er weiß, dass die Leute ihn gehört haben. Und dieses Gebet ist auch gesetzlich, egal ob man auf der Reise ist oder zu Hause ist. Und das Gebet wird auf folgende Weise verrichtet. Es besteht aus zwei Raka'at, in denen man laut liest, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten. In der ersten Raka'a liest man nach der Fatiha eine sehr lange Sura, also etwa Surat al-Baqarah, oder so viel vom Koran, so lange wie man normalerweise für Surat al-Baqarah brauchen würde. Und danach verrichtet man den Ruku' lange. Und danach hebt man sich und sagt: Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamd, wie bei jedem anderen Gebet auch. Und danach liest man die Fatiha ein zweites Mal. Und wieder eine lange Sura. Und dieses Mal ist es kürzer als Surat al-Baqarah. Etwa so lang wie Surat al-Imran. Und danach verbeugt man sich ein zweites Mal. Man ist immer noch in der ersten Raka'a. Man verbeugt sich ein zweites Mal und macht den Ruku' lange. Dann hebt man wieder sein Haupt und sagt: Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil' as-samai wa mil' al-ard, wa mil' ma shi'ta min shay'in ba'd. Ja, das sind alles Dua, die überliefert worden sind. Oder man sagt einfach nur: Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Geht auch. Und danach wirft man sich nieder und verrichtet zwei lange Niederwerfungen. Und zwischen den beiden Niederwerfungen bleibt man nicht sehr lange sitzen. Und danach verrichtet man eine zweite Raka'a, die genauso aussieht wie die erste Raka'a, eben wieder mit zwei Verbeugungen, zwei Ruku'as, zwei langen Verbeugungen und zwei Sujuds, lange Sujuds, genauso wie man es in der ersten Raka'a gemacht hat. Und danach spricht man den Tashahhud und danach den Taslim. Diese Version des Kusuf-Gebetes ist unter Übereinkunft bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte, قالت أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und zwar hat sich die Sonne verfinstert zur Zeit des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم ging dann hinaus und verrichtete das Gebet oder stellte sich zum Gebet hin und sprach den Takbir und die Leute reihten sich dann hinter ihm ein. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه. Dann hat der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم lange gelesen und dann sich lange verbeugt, dann wieder seinen Kopf gehoben. فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. Er sagte, سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. Hiernach stand er wieder und las wieder eine lange Lesung. فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. Er las aber diesmal weniger als in der ersten Lesung. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول. Danach sprach er den Takbir und verbeugte sich lange, aber kürzer als beim ersten Mal. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Dann sagte er wieder, Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, und stellte sich hin. Thumma sajada, dann warf er sich nieder. Thumma fa'ala fil raka'ati thaniyati mithla thalik, dann machte er in der zweiten Raka'a genau das gleiche, also wie in der ersten Raka'a. Hatta stakmala arba'a raka'at wa arba'a sajadat wanjalat ash-shamsu qabla an yansarif. Dies machte er, bis er insgesamt viermal sich verbeugt hatte. Ja, weil es sind zwei Raka'at. In jeder Raka'a gibt es zwei Verbeugungen ausnahmsweise. Wa arba'a sajadat, und vier Niederwerfungen. Das ist normal. Pro Raka'a gibt es immer zwei Niederwerfungen. Bis eben die Sonne sich wieder gezeigt hat, noch bevor er mit dem Gebet fertig war. Dieses Gebet ist es Sunnah, dass man es in der Gemeinschaft verrichtet, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Und man darf es auch alleine verrichten, wie jedes andere freiwillige Gebet. Aber in der Gemeinschaft zu verrichten, ist es besser. Es ist Sunnah, dass der Imam nach dem Kusuf-Gebet die Leute ermahnt und die Leute warnt vor ihrer Unachtsamkeit und sie auffordert, Dua zu machen und auffordert, Istighfar zu machen, Allah um Verzeihung zu beten. Denn denn Aisha radiallahu anha hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem das Gebet beendet hatte, den Leuten eine Rede hielt. Allah subhanahu wa ta'ala rühmte und lobte und dann sagte, inna shamsa wal qamar, den Hadith, den wir vorher gesagt haben, die Sonne und der Mond, wahrlich sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht aufgrund des Todes irgendeines Menschen oder aufgrund seiner Geburt. Wenn ihr so etwas seht, dann betet zu Allah und dann bittet Allah und verrichtet ein Gebet und spendet. Sollte die Verfinsterung, die Finsternis vorüber sein, während man sein Gebet verrichtet, dann bricht man sein Gebet nicht ab, sondern man führt es zu Ende, aber fasst sich dabei kurz. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, macht eure eigenen Taten nicht zunichte. Und wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, dass die Finsternisse manchmal länger sind und manchmal kürzer sind. Je nachdem eben, wie viel sich verfinstert von diesem Mond und von dieser Sonne. Manchmal die Hälfte, manchmal ein Drittel. Je mehr sich davon verfinstert, desto länger verrichtet man sein Gebet und desto länger liest man aus dem Koran. Liebe Geschwister, die zweite Raka'a, Entschuldigung, der zweite Ruku', die zweite Verbeugung in beiden Raka'at ist eine Sunna und ist nicht Fard wie die erste, wie der erste Ruku'. Und wenn man zu spät zu diesem Gebet kommt, wodurch erreicht man die erste Raka'a oder die zweite Raka'a noch? durch den ersten von den beiden Ruku's. Also wenn ich ins Gebet komme und der Imam ist im ersten Ruku', der ersten Raka'a, dann habe ich das Gebet vollkommen praktisch mitbekommen. Aber wenn ich ins Gebet komme und der Imam ist schon in der zweiten, im zweiten Ruku', das heißt in der zweiten Verbeugung, dann habe ich die Raka'a, wo er gerade ist, nicht mehr erwischt. Verrichtet man das Kusuf-Gebet auch in den Zeiten, in denen das Gebet eigentlich verboten ist zu verrichten? Ihr wisst ja, nach dem Asr-Gebet zum Beispiel, das ist eine der drei verbotenen Zeiten, darf man bis zum Sonnenuntergang kein Gebete normalerweise verrichten. Das nennt man Awqat al-Nahi, ja, die Zeiten, in denen es verboten ist zu beten. Gemeint ist das rituelle Gebet, das Salah, das mit dem Takbir aufhört und mit Taslim endet. Darf man zu diesen Zeiten das Kusuf und Khusuf-Gebet verrichten? Das gibt's, darüber gibt es wieder die zwei bekannten Meinungen. Und zwar die eine Ansicht sagt, dass Gebete, die an Ursachen geknüpft sind, zu jeder Zeit verrichtet werden dürfen, sobald die Ursache da ist. Also zum Beispiel Tahiyatul Masjid, das Gebet, was man verrichtet, zwei Rak'at, bevor man sich in einer Moschee hinsetzt. Die Ursache ist, dass man in die Moschee gegangen ist. Wenn die vorhanden ist, dann verrichtet man sein Gebet, egal zu welchem Zeitpunkt. Und die andere Ansicht ist, dass zu diesen Zeiten kein Gebet verrichtet wird, und das gleiche bezieht sich eben auf das Khusuf-Gebet. Und wir haben gesagt, dass die richtigste Ansicht ist, wallahu ta'ala a'lam, dass es darauf ankommt, wenn es nach dem Asr-Gebet ist und die Sonne nicht gerade in den nächsten paar Minuten untergeht, dann verrichtet man diese Gebete, die mit Ursachen zusammen, mit Ursachen verknüpft sind. Und ansonsten, wenn zum Beispiel die Sonne gerade am Untergehen ist oder in 2-3 Minuten untergeht oder in 5 Minuten, dann soll man eben das Gebet unterlassen, egal welches Gebet es ist, egal ob Tahiyat al-Masjid oder 2 Rak'at nach dem Wudu oder sonst irgendein Gebet. Es sei denn natürlich, es ist ein Fard-Gebet, was man nachholen muss, das wäre etwas anderes, aber dafür haben wir, darüber haben wir inshallah ausführlich gesprochen. Jetzt gibt es noch eine weitere Angelegenheit, und zwar wird dieses Kusuf oder Khusuf-Gebet nur verrichtet bei Sonnenfinsternissen oder auch bei bei Mondfinsternissen oder auch verrichtet bei anderen Ereignissen wie zum Beispiel Erdbeben. Darüber gibt es zwei Ansichten unter den Ulama. Die erste Ansicht sagt, nein, dieses Gebet wird nicht verrichtet außer bei Sonnen- und Mondfinsternissen. Und ansonsten, wird ein normales Gebet verrichtet, nicht dieses spezielle Gebet. Und sie stützen sich darauf, dass eben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam eben diese Sache stattgefunden hat, die Sonnenfinsternis stattgefunden hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es genauso gemacht hat. Und er ist nicht überliefert worden, dass er ein Gebet verrichtet hat in dieser Form für irgendein anderes Ereignis, was sich irgendwie ereignet hätte. Und die zweite Ansicht ist, dass dieses Gebet auch verrichtet wird bei Erdbeben. Und sie stützen sich darauf, diejenigen Gelehrten, die das gesagt haben, stützen sich darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ, wenn ihr also irgendetwas von diesen Sachen gesehen habt, von diesen Zeichen, dann begebt euch furchterregt zum Gedenken Allahs und zum Dua und da zum Istighfar. Und diese Ansicht wird gestützt durch einige Überlieferungen, zwar bei Al-Bayhaqi und in Musannaf ibn Abi Shayba. Und zwar ist es überliefert worden, auch bei Abd al-Razzaq, authentisch überliefert worden, dass Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu in Al-Basra aufgrund eines Erdbebens 3 oder 6 Raka'at verrichtet hat und in jeder Raka'a hat er 2 Ruku'us gemacht, wieder 2 Verbeugungen gemacht. Und dann sagte er, hakadha salatul ayat. Dann sagte er, so wird das Gebet verrichtet, wenn irgendwelche Zeichen gesehen werden. Und das gleiche ist auch in Al-Musannaf, von Musannaf in Abi Shayba überliefert über Aisha radiallahu anha, dass man, und die Überlieferungskette ist auch authentisch, dass man 6 Raka'at zu solchen Begebenheiten verrichtet. Und über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ist auch überliefert worden, dass er bei einem Erdbeben sechs Raka'at verrichtet hat und vier Sajadat, also sechs Verbeugungen und vier Niederwerfungen. In der ersten Raka'a waren es fünf Verbeugungen und zwei Niederwerfungen. Und in der zweiten Raka'a war es eine Verbeugung und zwei Niederwerfungen. Und auch in Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, ist überliefert worden, und Shaykh Al-Uthaymin, rahimahullah, sagte, das ist authentisch, dass der Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ardah, vier Ruku'at verrichtet hat. Also in einer Raka'a. Und wie verstehen wir diese Hadithe im Einklang? Ganz einfach, dass wenn die Finsternis lange andauert, dann fügt man die Ruku'at hinzu. Das heißt, dann macht man drei, vier oder fünf Ruku'at. Also dem Propheten s.a.w. sind zwei überliefert und über Ali ibn Abi Talib und andere sind eben mehr als zwei überliefert. Über Abdullah ibn Abbas drei oder sechs. Deswegen fügt man also einfach mehr Ruku'at hinzu, mehr Verbeugungen hinzu, damit man eben das Gebet so lange verrichtet, solange diese Sonnenfinsternis oder die Mondfinsternis stattfindet. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kommen wir nun zu einem neuen Unterkapitel, und zwar Babun fi ahkami salat al-istisqa. Und zwar geht es um das Gebet um Regen. Al-istisqa bedeutet auf Arabisch um Regen zu beten. Oder darum zu beten, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wasser über uns schüttet. Und der Mensch von seiner natürlichen Veranlagung her mag den Regen. Und es ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Einzige, der den Regen herabsenden kann. Und dieses Gebet um Regen war offensichtlich auch schon vorhanden vor dem Islam. Beziehungsweise bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da war. Der Islam war ja schon immer da. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Und gedenke, als Moses für sein Volk um Wasser bat. Allah sagte das in Surat al-Baqarah, im 50. Vers. Und auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der letzte aller Gesandten, hat für seine Umma in mehr als einer Begebenheit um Regen gebeten. Auf verschiedene Art und Weisen. Und die Gelehrten des Islam sind sich darüber einig, dass dieses gesetzlich ist. Das Salatul Istisqa, das Gebet um Regen, wird verrichtet, wenn die Erde unfruchtbar ist und wenn die Erde ausgetrocknet ist und wenn es nicht mehr regnet und die Leute dadurch einen Schaden erleiden. Manche Gelehrte sagen, auch wenn die Leute einen Schaden erleiden in einem Land, in dem du nicht bist, sondern wenn Muslime woanders sind, dass für sie auch das Gebet verrichtet wird. Wenn sie keine andere Möglichkeit haben, außer sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden und ihn um Regen zu bitten und ihn um Errettung zu bitten, auf verschiedene Art und Weisen, das ist der Zeitpunkt, an dem Salatul Istisqa verrichtet wird. Manchmal wird dieses Gebet verrichtet in der Gemeinschaft, das ist besser, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, und man kann es aber auch alleine verrichten. Und manchmal bittet man Allah subhanahu wa ta'ala einfach in einem Dua während der Khutbah, während der Freitagspredigt, kann der Imam während der Freitagspredigt Allah subhanahu wa ta'ala um Regen bitten für die Menschen. Und die Muslimun hinten dran sagen eben Amin. Und manchmal kann man auch das Bitten um Regen nach den Pflichtgebeten machen. Oder wenn man alleine ist und kein Gebet stattfindet und keine Khutbah gerade stattfindet. All dies ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Das Urteil über das Gebet um Regen, Salatul Istisqa, ist Sunnah Muakkada und unterscheidet sich dadurch vom Eid-Gebet, dadurch, dass eben das Eid-Gebet ist, haben wir gesagt, ist Fard Ein und nach anderen Gelehrten Fardu Kifaya. Der Grund dafür ist, weil Abdullah ibn Zayd uns überliefert hat, dass er sagte, خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Der Prophet صلى الله عليه وسلم ging zu uns hinaus, um Regen zu bitten. Er wandte sich zur Qibla, bat Allah, und dabei hebte er übrigens seine Hände sehr hoch und wandte dann seinen Umhang um, das heißt, drehte seinen Umhang um, die Innenseite nach außen, die Außenseite nach innen, das heißt, verkehrt rum zog er diesen Umhang an. Danach verrichtete er zwei Rakat, in denen er laut las, und dies ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Es gibt zwei Ansichten unter den Ulama. Die ersten sagen, man soll erst eine Khutba halten und danach Dua, also während der Khutba und dann das Gebet verrichten. Andere sagen, und das ist stärker, dass man erst das Gebet verrichtet, dann die Khutba und den Dua macht. Wallahu ta'ala a'lam. Das Gebet wird verrichtet zur gleichen Zeit wie das Eid-Gebet, das ist Mustahab. Dass man das Gebet verrichtet zur gleichen Zeit wie das Eid-Gebet. Und das Eid-Gebet und das Istisqa-Gebet unterscheidet sich nicht, sondern beide Gebete werden auf die gleiche Art und Weise verrichtet. Und es ist auch Mustahab, dass man dieses Gebet an dem Ort verrichtet, wo man das Eid-Gebet verrichtet, das heißt an einem freien Platz, da wo das Eid-Gebet immer verrichtet wird. Und das Gebet wird, wie gesagt, genau auf die gleiche Art und Weise verrichtet. Der Unterschied ist einfach nur, das Eid-Gebet Fard ist nach manchen Gelehrten und das Istisqa-Gebet auf jeden Fall eine Sunna ist und kein Fard. Das heißt, das Gebet wird, beide Gebete werden mit der gleichen Anzahl von Rakaat verrichtet, zwei Rakaat, und laut gelesen, und es wird, wie gesagt, nach der richtigen Ansicht vor der Khutba verrichtet, und auch die Takbirat sind genau die gleiche Anzahl, 7 in der ersten und 5 in der zweiten Rakaat, bevor man anfängt, Koran zu lesen. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda, sagte, وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. Er verrichtete zwei Rakaat, genauso wie er im Eid zwei Rakaat zu verrichten pflegte. Dieser Hadith ist bei Tirmidhi überliefert und Tirmidhi selbst hat den Hadith als Hasan und Sahih eingestuft. Bei diesem Gebet ruft man nicht zum Gebet As-Salatu al-Jami'a und auch nicht beim Eid-Gebet, sondern, wie gesagt, das ist nur beim Kusuf-Gebet. In der ersten Raka'a liest man Surat al-A'la und in der zweiten Raka'a liest man Surat al-Ghashiyah. Sollte es in einem muslimischen Land Ahl-Dhimma geben und sie wollen auch das Gebet um Regen verrichten unter sich, dann dürfen sie das allerdings nur am gleichen Tag wie die Muslime selbst. Am gleichen Tag wie die Muslime selbst und nicht an einem anderen Tag, denn sollte es dann an dem Tag regnen, an dem sie den Dua gemacht hat, könnte es eine Fitna sein für einige Muslime und Allah subhanahu wa ta'ala prüft durch solche Sachen vielleicht seine Diener, wen von ihnen er will. Und deswegen wird das Gebet von ihnen nur verrichtet, wenn es am gleichen Tag ist wie die Muslime. Denn es könnte ja sein, dass ihr Dua auch erhört wird. Es könnte ja sein, dass ihr Dua auch erhört wird. Und wenn der Imam nun vorhat, das Salat al-Istisqa zu verrichten, so ist es Sunna, dass man, wenn man zum Gebet hinausgeht, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, dass man sein Knecht ist. Und dass man bescheiden ist. Und dass man sich ihm ergibt. Und dass man demütig ist. So ist es überliefert im Hadith von Abdullah bin Abbas. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. Und Hadith bei Tirmidhi sagte Hasan und Sahih. Und deswegen, und nicht weil es etwa speziell überliefert wäre, aber damit die Leute den Propheten صلى الله عليه وسلم nachmachen können, soll der Imam, wenn er dieses Gebet verrichten möchte und den Leuten also sagt, wann es verrichtet wird, soll er den Leuten eben sie dazu ermuntern, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig zu sein. Und das Dinge zu erwähnen, durch die ihre Herzen weich werden, indem er Allahs Belohnung erwähnt und Allahs Strafe erwähnt und ihnen anordnet, Tauba zu machen von ihren Sünden und ihnen anordnet, wenn sie andere Leute ungerecht behandelt haben, diese Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen, indem sie die anderen Leuten ihre Rechte wieder zurückgeben. Und sie sollten wissen, dass die Sünden ein Grund dafür sind, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns den Regen nicht sendet und uns die Segnungen verwehrt. Und dass Tauba und Istighfar ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-A'raf, Surah 7, Vers 96, auf der 163. Seite: Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen vom Himmel und der Erde aufgetan. Also noch einmal: Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. Und das ist ein Beweis dafür, dass Rechtschaffenheit ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Regen sendet. Ein Muslim, der von dieser Sache erfährt, dass der Imam dieses Gebet verrichten möchte, soll nicht bei diesem Gebet außen vor bleiben, sondern soll dieses Gebet mitmachen. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Ibadah, eine Art, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah dich auf den richtigen Weg leitet. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir üble Sachen abwendet. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden vergibt. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir in diesem Augenblick die Tore des Paradieses öffnet. Und nachdem dieses Gebet verrichtet wird, hält der Khatib wieder eine Predigt. Und genau wie beim Eid-Gebet gibt es die beiden Ansichten, ob es eine Predigt oder zwei sind. Und diese Angelegenheit ist also nicht so eng zu sehen. Und es gibt Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zum Beispiel bei Abu Dawud, vor dem Gebet die Khutbah gehalten hat. Und das auch Hassan überliefert, Sheikh Albani rahimahullah sagte. Aber die meisten Hadithe weisen darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben die Khutbah nach dem Gebet verrichtet hat. Und deswegen ist das, was man in den meisten Fällen tun sollte. Und in der Khutbah soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Denn das Bitten um Vergebung, liebe Geschwister, ist ein Grund dafür, dass es regnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat Hud, im 52. Vers, sagt Hud zu seinem eigenen Volk: O mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung. Hierauf bereut vor ihm, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Und bei diesen Bittgebeten soll man, also während der Khutbah, macht der Khatib, hebt dabei die Hände und hebt sie dabei hoch. Überliefert bei Anas folgendes: An Anas, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yastasqi hakadha, ya'ni wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yali al-ard hatta ra'aytu bayada ibtayh. So überliefert Anas radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf folgende Art um Regen bat. Er hob seine Hände hoch, so dass die Innenseite zum Boden schon zeigte. Ja, das ist der Grund, warum manche Gelehrte gesagt haben, dass wenn man darum bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Übel hinwegnimmt, also Dürre und Unfruchtbarkeit, dann soll man die Innenseite nach auf dem Boden zeigen. Und manche sagen, nein, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach so hoch gehoben, dass schon die Innenseite auf den Boden wieder zeigte. Und Allah weiß am besten Bescheid. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Majah und der Hadith ist sahih. Und die Leute heben auch ihre Hände. Und die Leute heben bei diesem Gebet auch ihre Hände. Der Khatib spricht während der Khutbah diesen Dua und schaut dabei die Leute zunächst einmal an. Und hiernach, gegen Ende des Duas, wendet er sich in Richtung Qibla. Und zieht sein Gewand aus und dreht es um und zieht es falsch rum an. Und auf diese Art und Weise bringt der Khatib seine Demütigung, seine Selbstdemütigung vor Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck und führt dann den Dua weiter fort. Weil es eben überliefert ist, in das Sahihain, an den Nabiya sallallahu alaihi wa sallam hawwala ila nasi dhahrahu wa staqbala al-qiblata yad'u thumma hawwala rida'ah. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen Rücken zu den Leuten wandte, in sich in Richtung Qibla drehte und das Dua sprach und sein Gewand umdrehte. Sollte sich hiernach zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Regengebet nicht angenommen hat und es nicht regnet, dann betet man einfach dieses Gebet noch ein zweites Mal am nächsten Tag oder später, bis man eben den Regen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und dies ist ein Gebet, liebe Geschwister, was regelmäßig in einigen Ländern verrichtet wird und Allah subhanahu wa ta'ala erhört die Gebete, wenn dieses Gebet verrichtet wird. Walhamdulillahi rabbil alamin. Und wenn es dann regnet, soll man sagen, Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Das heißt, der Regen ist zu uns gekommen aufgrund Allahs Gunsterweisung und aufgrund seiner Barmherzigkeit. Denn das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und auch ist es überliefert, dass man sagt, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Das heißt, O Allah, wir bitten dich um einen nützlichen Regen. Wir bitten dich um einen nützlichen Regen. Denn ihr wisst auch, wenn Regen zu viel wird, dann kann es auch zum Nachteil sein. Und dieser Hadith ist auch authentisch überliefert mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei an-Nasa'i. Und die Aussage Mutirna bifadlillahi wa rahmatih ist ebenfalls authentisch überliefert worden, liebe Geschwister. Und in einem Hadith Qudsi, in dem Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen als gläubige Menschen bezeichnet, die gesagt haben, dass der Regen gekommen ist aufgrund Allahs Gunsterweisung, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Hadith Qudsi Leute als ungläubig bezeichnet, die gesagt haben, dass etwa der Regen gekommen ist aufgrund des Sturmes so und so, hat Allah subhanahu wa ta'ala solche Leute als ungläubig bezeichnet. Wal'iyadu billah. Und sollte es dann zu stark regnen und man Angst hat, dass der Regen einem zum Nachteil kommt, dann soll man sagen, Allahumma hawalayna wala alayna, Allahumma ala al-dhirabi wal-akami wa butuni al-awdiyah wa manabit al-shajar. Das heißt so viel wie, O Allah, um uns herum und nicht auf uns, O Allah, auf die Hügel, auf die kleinen Berge, auf die Schoße der Oasen, auf die Täler und auf die Brutstätte der Bäume. Denn dies hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gesagt, und das überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.